Gefällt er Ihnen? Sehr. Die Menschen sollten die Namen wechseln dürfen, so oft sie wollen. Luise ist viel schöner. Ich glaube, ich werde lange Luise heißen. Eine hübsche Puppe habe ich, wie? Sehr hübsch. Ich hatte noch eine, aber... Sie fiel ins Wasser. Das war Julias Puppe. Ja, ja, das ist wahr. Warst du gern, Julia? Nein, nein. Wer sind Sie? Niemand weiter. Er hat gesagt, Freunde von mir kommen. Sind Sie Freunde? Freunde sind gefährlich. Sind böse. Ich hatte einen Freund, der hieß Tom. Ich auch. Und wie war er? Sehr böse. Was hat er getan? Er hat Lügen erzählt über Johnny. Wer war Johnny? Johnny war jemand anderes. Was hat Tom von Johnny gesagt? Er hat gesagt, dass alles Johnny war. Am Telefon, die Briefe, das Bild. Dass es Johnny war, Weil sie die Puppe ins Wasser fallen ließen. Ja. Sind Sie sehr müde? Nein, nein, gar nicht. Heute war schon die Friseuse da. Wie fein. Sie macht mir auch meine Perücke. Haben Sie eine Perücke? Ja, sehen Sie? Oh ja, eine Blonde, wie schön. Tragen Sie sie oft? Ich habe sie nicht mehr getragen, seit ich Luise wurde. Erzähl uns von der Nacht, in der du Luise geworden bist. Tom sagte, er hätte Johnny zum Cottage gebracht. Und es sei Johnny, der all das Böse tut. Und wir würden hinfahren und Johnny strafen. Und dann hat er angerufen und gesagt, er kommt später. Wir sollten schon hinfahren. Sie mit Luise? Ja, Julia mit Luise. Und Luise mit Julia. Aber Johnny war nicht da. Julia und Luise oder Luise und Julia, wir gingen hin und klopften. Und ich war damals Julia. Ich rief, Johnny, mach auf, ich weiß, dass du da bist. Und die Tür ging auf und Luise, damals war sie Luise, hat mit der Taschenlampe geleuchtet. Es war gar nicht Johnny, es war Tom. Und er war böse, böse, böse. Und das Licht ging aus. Und sie hat geschrien. Luise! Und ich bin weggelaufen. Und zum Auto und gefahren und gefahren und Luise geworden. Sie haben mich hierher gebracht. Und ich war Luise. Und ich wollte Luise sein. Und alle nennen mich Luise. Und ich will hierbleiben. Und nie mehr weg von hier. Und nie mehr Tom sehen. Sicher sein vor Tom. Hier bist du sicher. Ich bin müde jetzt. Ich schlafe immer ein bisschen am Nachmittag. Wir gehen auch. Ich träume nicht mehr so viel von der Puppe, die ins Wasser... Sie haben jetzt eine neue Puppe, Luise. Die andere war Julias Puppe. Sie brauchen nicht mehr daran zu denken. Die neue Puppe wird niemals, niemals ins Wasser fallen. Wir fuhren in die Stadt zurück. Und der Tag um uns starb. Und Hass und Bitterkeit mit ihm. Denn eine Puppe war ins Wasser gefallen. Arme Luise bringt Julia ins Cottage hinaus und endet erdrosselt. Es war die blonde Perücke. Wenn Julia die blonde Perücke nicht getragen hätte. Die müssen sich erstaunlich ähnlich gesehen haben. Ich meine, du hast sie doch als Julia identifiziert. Auch der Mann, der sie gefunden hat. Nach 3 Monaten im Wasser. Und wenn du schon damit rechnest? Warum hat Tom das getan? Er hatte sie schon einmal verloren an mich. und war offenbar drauf und dran, sie wieder zu verlieren. Das war zu viel. Und die Anrufe, die Briefe, die ganzen sadistischen Tricks? Ich weiß es auch nicht. Nehme an, er wollte sie abhängig machen von sich. Inwiefern? Indem er mich zum schwarzen Mann machte. An sich als ständigen Retter in der Not aufbaute. Alles aus Liebe. Ja. Willst du zwei Dinge tun? Was? Setz mich an der Wohnung ab. Ich möchte Wardlow anrufen. Und was noch? Wenn du mich abgesetzt hast, fahr zu Julias Mutter. Noch etwas? Ja. Was? Danach komm zu mir. Inspektor Wardlow wartete bereits auf mich. Unglaublich blaue Highlander-Augen, gefährliches Pausbackengesicht. Wie ein Viehauktionator. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte und wartete auf seinen Kommentar. Ich muss mich entschuldigen bei Ihnen, Maxon. Weil Sie mich verdächtigt haben? Weil ich Sie missbraucht habe. Kapiere ich nicht. In Armstrongs Büro fanden wir mehr als das Testament, von dem ich gesprochen habe. Wir fanden Bänder mit der Stimme Ihrer Tochter, Geburtstagskarten, wie Sie sie kennen und Ähnliches. Und ließen mich einfach weitermachen. Diese zweite Frau da in dem Cottage war meine Schwierigkeit. Ich hoffte, durch Sie, Johnny, käme ich auf eine Spur. Ich habe ja auch Recht behalten, wenn auch anders als gedacht. Und was jetzt? Jetzt schreibe ich meinen Bericht. Das wird Dorothy Havergal sein. Und ich muss gehen. Gute Nacht, Maxon. Und nochmals, verzeihen Sie. Sie haben keinen Grund, sich Vorwürfe zu machen, Inspektor. Schwer, mir sowas auszureden, Johnny Maxon. Gute Nacht. Gute Nacht, Inspektor. Da bin ich, Johnny. Was hat Helen gesagt? Sie schämt sich in Grund und Boden. Sie möchte dich sehen. Nein. Ich mag den Blick hier aus dem Fenster. Ich kann nicht mehr denken. Ich müsste über so vieles nachdenken. Aber mein Gehirn macht nicht mehr mit. Frag mich, ob ich bleiben will, Johnny. Warum solltest du wollen? Weil ich will. Ich brauche dir nicht leid zu tun. Du tust mir nicht leid. Dann frage ich dich, ob du bleiben willst. Ja, ich will. Ich glaube, es wird schneien. Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. Dritter Teil. Die Sprecher waren Jürgen Goslar, Otto Ruvell, Roma Bahn, Christine Davis, Gustl Halenke und Werner Simon. Regie führte Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1971.